die Banken aneignen. Zum Schätzen bin ich nicht bereit. Denn du, Herr Platz, kommt nur her. Diskutieren bin ich leicht.